Zur Unterstützung des selbstverteidigenden Atomsprengkopfexplosions Versuchs der DEVRK gab das österreichische Solidaritätskomitee der Gewerkschaftler für friedliche Wiedervereinigung Koreas am 12. September eine Erklärung ab. Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für die Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juche-Ideologie-Studiengruppe veröffentlichten am 14. September eine gemeinsame Erklärung gegen die unvernünftige Kampagne der USA, die vor dem Atomsprengkopfexplosionsversuch der DEVRK erschrocken sind. Die russische Internet-Homepage Klassowaja Poriba brachte am 14. September einen Beitrag über die DEVRK, die als souveräne Atommacht Würde verliest.